Auch wenn sich diese Institution über die 2 Jahrhunderte Geschichte immer wieder gewandelt hat, so steht in den leuchtenden Augen der Zuschauer, im bunt erleuchteten Zelt der Glanz in den Augen und das Staunen auf den Lippen, wenn Akrobatik oder schönste weiße Pferde, bunte Clowns und Hunde ihre Kunststücke mit Witz, Eleganz und unfassbarem Können in der Manege täglich 2x gezeigt wird. Besonders durch die Kunst des 20. Jahrhunderts zeugen viele Zirkusbilder als Malerei oder später auch in Fotografie von der Faszination aller, die den Zauber dieser Augenblicke einzufangen versuchen. Zunächst sieht man sich die großen traditionellen Zirkusse wie Sarasani, Krone oder in den USA den berühmten 3-Manegen-Zirkus Ringling an. So sammelten sich dort die Superlative, zeigt man die größten, schönsten, waghalsigsten und wundersamsten Menschen und auch Tiere. Da es nicht überall Zoos gab, waren solche fahrenden Unternehmen auch mit Tieren bestückt, die man zum ersten Mal sah oder deren Dressur auch deren Gelehrigkeit vorführte. In der Kindheit meines Vaters war das Staunen noch groß. Es gab noch keine Ablenkung durch virtuelle Schauen im Fernsehen. Film hatte gerade begonnen, die Massen zu betören, und Zirkus war mit hautnahen und auch durch alle Sinne erfahrbaren Erlebnisse ein ganz besonderes Erlebnis und schon bald wieder vom Platz verschwunden. Mein Vater bewahrte sich sein Erlebnis zum einen durch das Reiten und Voltigieren, das ihm seine Eltern ermöglichten, liebte er diese Tiere doch so ganz besonders, die Pferde. Sein Traum war es, Zirkusdirektor zu werden, denn er sah besonders in diesen Herren über das ganze Unternehmen einen Traumberuf. Wie wunderbar musste es sein, in der Manege die schönsten weißen Pferde oder Dunkelpferde in elegantem Chapeau-Clack und weißem Frack eine perfekte Dressur vorzuführen. Schon als kleiner Reiter war mein Vater mit seiner Wiesbadener Reittruppe in Berlin dem alten Reichspräsidenten Hindenburg vorgestellt worden. Dass er aber besonders dem Zirkus nahe kam und diese Welt zu Hause lebendig erhielt, machte er, indem der kleine Künstler einen Nachbau in Modelliermasse mit Menschen und Tieren und selbst aus Baumwolle genähten kleinen und großen Zelten nachbaute. Da waren die Clowns, die Hexe, Pferdchen und Zirkusmenschen aller Art. Die Krönung waren die zur Gruppe Schulter auf Schulter ihrer schweren grauen Brüder gestellten Dickhäuter, die Elefantengruppe, die dieser Zirkus so stolz präsentierte. Die stolze Mutter schrieb an den Herrn Zirkusdirektor, dass ihr Sohn dieses große Modellierwerk vom Zirkus geschaffen hatte. Und so empfingen die Eltern beim nächsten Gastspiel des Zirkus in Wiesbaden zu Besuch einen Vertreter dieses Zirkuses, die, wie auch der Herr Direktor in einem Schreiben an die Mutter des kleinen Künstlers kundtat, sehr beeindruckt waren. Es wurde vereinbart, dass man dieses Kunstwerk von einem professionellen Fotografen ablichten lassen würde, der Zirkus die Kosten trüge und diese in seiner schönen Zirkus-Sarasani-Zeitung abdrucken wolle. Und es gab stets Freikarten für ihn und seine Eltern, wenn Sarasani nach Wiesbaden kam. Dies verlor sich über die vielen Jahre des Auslandslebens meines Vaters mit unserer Familie, obwohl jeder Heimaturlaub mit dem Durchkneten besonders der Elefantengruppe und einiger noch im Glasschrank stehenden Figuren aus der originalen Zirkusgruppe gekennzeichnet war. Sie standen immer etwas gelblich durch das Öl, das sich von der Knetmasse abgesetzt hatte, in der großen Eichenanrichte neben dem großen Esstisch im Glasschrank. Figuren aus der Zirkusgruppe und natürlich auch eben andere wie die kleine Hexe wurden durchgeknetet. Ich saß dann neben ihm und schaute zu. Später machte er mir auch und seinen Enkelinnen Pferde und Elefanten, wenn wir ihm Modelliermasse oder Ton dazu gaben. Noch heute habe ich eine kleine Elefantengruppe aus meines Vaters Produktion bei mir stehen. Die offiziellen Fotos aus den Jahren seiner Kindheit existieren heute noch in Erinnerung an die Liebe zum Zirkus. Sie steht für so viele unserer Eltern und Großeltern, auch wenn die Zeit der großen Zirkusunternehmen sich sehr verkleinert hat. Als es nicht mehr höher, weiter, exotischer mit der Akrobatik und den Tieren ging und so mancher Unfall wie bei der großen Wallander-Hochseilfamilie oder gelegentlichen Problemen bei der Raubtierdressur gab, wurde es in den 70er Jahren weniger interessant und die Zirkusse litten darunter, dass der Besucherstrom ausblieb. Farbfernsehen brachte Stars in der Manege aus Monte Carlo und unser Vater liebte die Sendung und sandte sie mir noch viele Jahre per Videokassette jedes Jahr in die USA. Aber Zirkus war nicht tot, man musste den Zauber wieder einfangen, so die Kreateure des Zirkus Roncalli zum Beispiel und später auch des kanadischen Cirque du Soleil. Mit Tieren wurde geschmust, obwohl das auch nicht von Bestand sein konnte, und den Kindern wurde beim Eintritt in das rote in das Zelt eine Blume oder ein Herzchen auf die Wange gemalt. Die Holzwagen mit der Aufschrift Circus Roncalli, eines alten Zirkuses, wurde also wiederverwendet. Ein weißes Pferd lief ohne Zaum und Zwang unter den blauen Flutlichtern alleine durch die Manege. Roncalli brachte Elemente von Varieté und Jahrmarkt mit Nummerngirls und diesmal dem Direktor als freundlicher, rotperückter Clown Bernhard Paul aus Köln, zunächst mit dem Träumerkünstler, Musiker André Heller im Verbund. Roncalli gibt es noch immer. Er wurde zu einem Kultzirkus, der uns, man schaue in das Buch von Jürgen Dräger, der ein Jahr mittingelte und den Buntstift das Zirkusleben einfing, eine ganze Generation wieder in seinen Bann gezogen hat. Alle 10 Jahre zieht es mich wieder in diesen Zirkus meiner Studentenzeit hinein. Auch die vielen Gastspiele des Cirque du Soleil bzw. der fest installierten Shows dieses Großunternehmens aus Kanada, der akrobatischen Superlative, nun in Las Vegas die Hauptattraktion für ein multilinguales, internationales Publikum mit Kostümen, Kunststücken und Geschichten, die aber ganz ohne Spracheinlagen funktionieren. Alle staunen und sind von der fantastischen Figur oder dem Kostüm beglückt. Während vor der große amerikanische Ringling-Zirkus inzwischen seine Elefanten in ein für sie speziell geschaffenes Alterszentrum für Elefanten im warmen Staat Florida entlassen hat und dann für immer seine Zelte abgebaut hat, gibt es immer noch Zirkus. Die Ringling 3 Manegenshow hat man ins Museum verlegt. Nur noch als kleines Modell wird vorgeführt, was einst von John Ringling, Ringling Barnum & Bailey, als die größte Schau der Welt angepriesen wurde. Aber so gibt es noch immer Unternehmen, inzwischen bestens und mit viel Technik ausgestattet, die weiterhin die Zirkuswelt den Kindern und Erwachsenen bringen, gut ausstaffiert und dem Trend des 21. Jahrhunderts folgend, mit ganz wenigen Tieren bestückt. Niemals soll die spielerische Dressur der Pudel und Seehunde mit all den Leckerlis, mit den schlimmen Lebensbedingungen, die beim Zirkus zuteil vorkamen, verwechselt werden. Dennoch gibt es auch jetzt noch Proteste, dass Dressur und Haltung nicht tiergerecht seien und jeder dieser Unternehmen beteuert, dass lokale Veterinäre das Gegenteil bestätigen können und den Tieren das Training Freude macht. Zoos haben sich ebenso umgestellt und trotz Einschränkungen räumlicher Art die natürlichen Bedürfnisse in Landschaft, Futter und Beschäftigung nachgeformt. Auch findet man in der Pause der Zirkusvorstellung die Tiere auf der Wiese ruhend und darf sie dort mit gekauftem Futter verwöhnen. Bei meinem Besuch im Zirkus Busch, der in Wiesbaden im Sommer 2017 gastierte, als ich da war, traf ich zunächst auf die Verwaltung. War doch an diesem Tag gar keine Vorstellung. Auch Zirkusleute müssen einmal frei haben und einen Bummel durch die Stadt machen können. Die schöne Chefin sollte ich in vielen Rollen, wie auch ihren Mann, den jungen Direktor, im einmal vollen und einmal weniger vollen, wegen Regens, leeren Zelt zur Vorstellung und davor beim Popcorn-Verkauf in der Pause kennenlernen. Für sie habe ich mit meinem Interview in ein Stückchen Zirkus für sie akustisch und in meiner Einleitung eingefangen. Hingegen hingehen und ihren Kindern im Fernsehen zeigen, überlasse ich Ihnen. Freuen Sie sich nach wie vor, die Zauberwelt der Manege schürt nach wie vor den Wunsch, der kleinen Zirkusdirektor zu werden. Unser Vater wurde Diplomat, dem Zylinder und den Frack trug er zur Hochzeit und noch danach. In einen weißen Anzug schaffte er sich an, als er schon längst nicht mehr zu Pferde ritt. Der elegante Herr rundete fast ein Jahrhundert und freute sich noch im 99. Jahr an den Klängen und Bildern von Zirkus und der bunten Manege, die natürlich über die Stars in der Manege nach wie vor im Fernsehen zu sehen waren. Besuchen Sie mit mir nun den Deutschen Nationalzirkus Karl Busch, ein Familienunternehmen der Familie Wille Busch, Zirkus mit einem hochgesteckten Ziel, höchste Qualität, Akrobatik, Clowns und Magie, herrliche Kostüme, Pferde, Hunde, Kamele und Dromedare. Im Sommer und im Winter Aufführungen im hessischen und süddeutschen Raum mit Weihnachtszirkus in Schweinfurt und Frankfurt. Und ich sprach mit Sven Rindfleisch und Jamina Wille Busch, der Juniorchefin, wie gesagt. Mein erster Gesprächspartner, Sven Rindfleisch, ursprünglich aus Biebrich, ist seit frühester Kindheit zirkusbegeistert. Er macht schon lange eine Zirkuszeitung und in seiner Rolle als Zirkuspressechef immer bemüht, die positiven Seiten des Zirkus zu beleuchten. Er freut sich über Fans und begegnet den Kritikern mit Fachwissen und Überzeugung. Hören Sie nun mein Gespräch mit Sven Rindfleisch und Jamina Wille Busch mit kleiner Überleitung vom Zirkus Wille Busch. Und ich hoffe sehr, dass dieser Zirkus weiterhin bestehen bleibt und über das Jahr kommt und vor allem, dass Sie ihn kräftig unterstützen mit Ihren Kleinen, die sich so etwas immer und immer wieder wünschen werden. Ich denke schon. Viel Spaß bei der Sendung. Ihre Susanne Nielsen. Wir sitzen in einem Zirkuswagen. Willkommen zum Kulturspiegel. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier mit Sven Rindfleisch aus der Gegend sogar, sind Sie nicht? Sie sind hier in Wiesbaden heimisch? Genau, ich bin in Wiesbaden geboren, so ein sogenannter Biebricher Bub, also hier im Stadtteil Biebrich aufgewachsen, Großeltern schon aus Wiesbaden. Und machen aber jetzt Zirkus. Wie kommt man zum Zirkus? Über die Kerwe. Wir sitzen hier auf dem alten Gelände der Kerwe mit oder im Zirkus Busch. Und der Zirkus ist ein alter Zirkus, über 100 Jahre alt. Und Sie arbeiten hier mit. Genau. Also Zirkus ist schon immer meine Leidenschaft, schon als Kind gewesen. Das ist die Zeit, wo man sich mit dem Zirkusvirus infiziert. Und meine Mutter hat immer gesagt, sie war mit mir in jedem Zirkus, der so hier in der Gegend aufgeschlagen ist. Ich hatte immer so das Gefühl, ich musste in jedem Zirkusbesuch kämpfen, wie dem aber auch sei. Die Zirkusleidenschaft ist nie wieder weggegangen. Gut, sie war da mal so zwischen 14 und 20, war es mal wieder ein bisschen weniger. Dann bin ich aber zufällig mit meiner damaligen Freundin, das muss so in den 2000 ungefähr gewesen sein, mal wieder im Zirkus gewesen. Mich hat sofort diese einmalige Atmosphäre wieder gefangen genommen. Man kann es gar nicht richtig beschreiben, aber Zirkus ist so ein Ort für mich, wo ich glücklich bin. Da muss ich nur reingehen, muss das nur riechen, muss das nur in mich aufnehmen. Den Duft der Pferde, Popcorn, vermischt mit Musik, die sich vorbereitet, die Platzanweiser in ihren schicken Uniformen und so weiter. Das ist eine ganz einmalige Atmosphäre, die man gar nicht beschreiben, sondern erleben kann. Und die hat mich gefangen genommen und seitdem nie wieder losgeworden. Auch haben Sie auch eingeheiratet in sowas, das jetzt? Das war später dann tatsächlich, ja. Seit 3 Jahren bin ich mit einer Artistin verheiratet, die ich dann bei meiner Tätigkeit als Zirkusjournalist, ich habe jahrelang eine Zirkuszeitung herausgegeben hier in Deutschland, die monatlich erscheint. Wie hieß die? Die heißt Zirkuszeitung, ja, immer ganz noch, einfach, ja, und die gibt es auch weiterhin. Für Zirkusleute oder für Zirkusliebhaber? Beides. Okay. Mhm. Man könnte sie abonnieren, ja, zirkus-verlag.de, um ein bisschen Werbung hier einzubringen. Ist okay, ist sie online? Online kann man sie nicht einsehen, aber man kann sich da so ein bisschen schon mal informieren, wie sie aussieht und was für Themen da drin verhandelt werden. Ja. Und so kann man da durchaus schon mal nachgucken. Und wenn man Lust hat, darf man sich auch ein Probeexemplar, sogar in die USA. Wir haben gerade in Sarasota, was ja so die heimliche Zirkushauptstadt in den USA war und ist, haben wir eine ganze Menge Leser. Ach, schön. Ja, also über diesen Job als Redakteur der Zirkuszeitung habe ich dann meine Frau kennengelernt bei einem Festival in Latina, bei dem Zirkusfestival. Also ich habe darüber geschrieben, sie ist dort aufgetreten mit ihrer Hula-Hoop-Nummer. Hula-Hoops, das ist eine tolle Sache. Und haben Sie dann mitgemacht? Nein. Nein. Also sind dann weiter Fan geblieben vom Zirkus und kein Artist. Genau, also was heißt Fan? Ich bin ja jetzt schon aktiv im Zirkus. Seit Jahren mache ich die Pressearbeit für den Zirkus Karl Busch. Aha. Anfänglich von zu Hause, jetzt seit 6 Wochen mitreisend auch im Wohnwagen. Schön. Und, anderes Gefühl? Ja, es ist schon ein anderes Gefühl. Man fühlt sich noch mehr dazugehörig, wenn man so daheim im Büro sitzt. Ist man ein bisschen weit weg von allem. Jetzt ist man mittendrin. Natürlich kommt ständig irgendjemand und will irgendwas. Auch mein Artist, der einen Arzt braucht, ist eigentlich nicht mein Job, aber man hilft dann ja gerne. Natürlich, und Sie kennen ja die Ärzte in der Umgebung hier auf jeden Fall. In Wiesbaden auf jeden Fall. In den anderen Städten hilft dann das Internet, ja. Ja, ja, ja. Und was braucht man, Zahnarzt? Oder fällt man von irgendwas runter? Nein, es sind eher so Sachen wie unser Seiltänzer zum Beispiel, der belastet ja seine Knie sehr stark, aha, dass der dann mal eine Therapie dafür braucht oder eine Spritze oder solche Sachen. Ja. Interessant, ja, ja, ja. Also es gibt ja auch Hochseilartisten und dann gibt es andere Dinge, die da abgehen. Dass gerade im Ringling-Zirkus oder in der Gegend vieles auch was passieren kann. Was ist denn das Schönste für Sie? Sitzen Sie auch mal eine Vorstellung? Ist das noch was Sie miterleben wollen? Auf jeden Fall. Und so Tage wie heute, wo keine Vorstellung stattfindet, sind auch ein bisschen öde, um ehrlich zu sein. Natürlich arbeitet man während der Vorstellung weiter, man beantwortet weiterhin E-Mails, bekommt Telefonanrufe. Ja, und da geht der Pferdetrainer kam gerade vorbei, sagt, ich habe eine halbe Stunde jetzt Pferdetraining und dann kann ich wieder rauskommen und reden, wenn Sie Zeit haben. Das ist interessant, weil da war auch ein sehr nettes Willkommen für mich. Also ob es nun jemand war, der mir helfen konnte, der hat jedenfalls das Interesse gezeigt, weil ich Interesse gezeigt habe. Und ich finde, das ist, einige Leute kommen hierher und wollen das. Diesen Zirkus, diese Romantik, wie Sie sagten, weiterhin erleben. Ja? Auf jeden Fall. Also wir merken das auch bei unserem Publikum. Was ist, man muss viel, viel mehr investieren, dass die Leute erstmal in den Zirkus kommen. Früher hat man einfach ein Plakat aufgehängt und die Leute hatten ja keine große Abwechslung, außer vielleicht ein bisschen Fernsehen. Mhm. Da war das immer noch was Exotisches. Da hat man Dinge gesehen, die man sonst noch nirgendwo gesehen hat, heute mit YouTube und Internet und so. Man kann den Leuten eigentlich nichts mehr zeigen, was sie noch nichts gesehen haben. Man muss es nur so präsentieren, das ist was Einmaliges, es ist hautnah und eine einmalige Atmosphäre. Und das gelingt auch, weil es ist eigentlich immer so, egal ob wir 50 Zuschauer haben oder 1400, was in unser Zelt maximal reinpasst, die Leute sind anschließend begeistert. Mhm. Sie erzählen das weiter, sie gehen ein bisschen wie auf Wolken. Ja, also das schaffen nicht viele Kulturveranstaltungen, denke ich mal. Aber es ist mit der Zeit immer schwieriger geworden, die Leute dazu zu bewegen, in den Zirkus zu gehen. Mhm. Und sicherlich ist diese Logistik auch nach wie vor schwierig. Wie ist es mit Artisten? Gibt's da Leute, ich gerade sprach mit jemandem, der so viel Privatveranstaltungen macht. Ist das überhaupt möglich, noch mit dem Zirkus zu reisen? Oder braucht man, um sich über Wasser zu halten, ein festes Haus irgendwo, wo man immer wieder hin zurückkehren muss? Oder reicht es wirklich, im Zirkus zu leben? Geht das? Also es geht auf jeden Fall. Man muss da bei Artisten auch zwischen zwei Arten von Artisten im Prinzip unterscheiden. Natürlich gibt es Schnittmengen wie überall, aber es gibt die Zirkusartisten, die alle einen Wohnwagen haben, was ihr reisendes Haus sozusagen ist, das auch von der Größe her oftmals wie ein kleines Einfamilienhaus daherkommt. Ja, es gibt ja auch Tiny House Nation. Also es gibt ja auch Leute, die wollen in so einem kleinen Haus wohnen. Genau, da sind die Amerikaner. Also deswegen spricht man auch in Deutschland von, ich habe einen Amerikaner, bedeutet, ich habe einen Wohnwagen amerikanischer Bauweise, die alle etwas voluminöser und größer sind als die deutschen Modelle. Aber immer noch klein genug, um mitzureisen. Ja. Ist das einheitlich hier? Muss das sein bei dem Zirkus? Man muss hier mitreisen, ja. Es geht also ist es einheitlich, diese Wagen? Nö, da kann jeder. Ich denke an Roncalli zum Beispiel, die haben lauter Wagen gekauft und das war so auch das Image. Ihr Zelt ist wunderschön hier, also dieses Zirkuszelt habe ich noch nie gesehen, so ein hübsches. Also das gefällt mir. Dankeschön, das liegt in der Hand von unserem Chef, dem Manuel, von der Direktion, der Sohn. Der ist da wirklich erpischt drauf, was alles sauber ist, alles schön glänzt und wir haben ja ein blau-weißes Zelt. Und da gibt es ein kleines Vorbild in weiß rot, aber bei uns ist alles in blau-weiß gestaltet und wirklich auch alles, muss alles gerade stehen und so weiter. Man kann manchmal darüber lächeln, wenn wir beim Aufbau sind und er dann irgendwie stundenlang die Wagen gerade hinstellt, aber wenn es dann alles steht, dann sieht das schon nach einem Unterschied aus, wie wenn irgendein Zirkus alles Kraut und Rüben hinstellt und sind fertig. Also nicht die Zigeuner kommen, nein. Nein. Aber Wohnwagen sind bei uns nicht einheitlich, das ist mit Kraut und Rüben wäre es ein bisschen negativ, aber da hat jeder seine Vorliebe, sein finanzieller Spielraum natürlich auch. Und da gibt es alles vom ganz Kleinen, wo nur ein Bett und eine kleine Kochgelegenheit reinpasst, bis zum ganz Großen, wo eigentlich drei Zimmer drin sind, fast schon. Und wir sitzen hier in einem Büro, so ein bisschen. Und wo wohnt es sich für Sie, wenn Sie jetzt mitfahren? Also ich habe einen Wohnwagen, aber einen größeren, also keinen Amerikaner, aber einen größeren deutschen Wohnwagen sozusagen, ja, tappert. Und das ist schon, ist was anderes, aber man ist so viel nicht da drinnen. Mhm. Noch habe ich keinen Winter mitgemacht, also das wird interessant, ja. Also muss man ein bisschen Garderobe zumindest mitbringen. Garderobe wenn das Wasser einfriert und solche Geschichten. Das ist noch nicht passiert. Naja, aber man ist mit Computern unterwegs, man hat das Handy immer in der Hand und den nächsten Kunden, beziehungsweise auch die nächste Sache, die Sie dann managen müssen. Und was ist denn daran spannend an dieser Arbeit? Denn Sie sind ja im Grunde hinter den Kulissen. Also Sie kommen zwar mit vielen Leuten zusammen, aber Pressearbeit ist immer noch Kontakte mit Leuten, aber nicht so, wie gesagt, im Staub stehen. Das ist also ein bisschen anders als derjenige, der da in der Manege mit der Peitsche steht. So ist die Theorie, aber man steht öfter im Staub, als man denkt. Also jetzt nicht in der Manege, aber es ist... Im Schlamm auch, wir haben jetzt so sehr viel Regen gehabt. Genau. Naja, aber das Faszinierende ist schon, diese zwischen beide Welten zu verstehen zu können und zwischen beiden Welten so ein bisschen zu vermitteln. Mhm. Obwohl man über kurz oder lang, je länger man im Zirkus ist, man immer mehr Sympathie für die Zirkuswelt erhält. Das geht eigentlich relativ schnell, weil man sieht erstmal, wie mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Auflagen, mit welchen behördlichen Auflagen man heutzutage zu kämpfen hat. Wir sind ja im Prinzip eine kleine reisende Stadt und in jeder Stadt geht es wieder von Neuem los. Strom, Wasser, Reklamegenehmigung, Schankgenehmigung. Also dass wir müssen seit neuestem, das war früher nicht so, muss man in Deutschland in jeder Stadt, egal ob man eine Reisegewerbekarte hat oder nicht, anmelden, dass man Getränke ausschenken kann. Das sind keine Arbeiten, die jetzt wirklich Spaß machen. Mhm. Aber auch da trifft man immer wieder interessante Leute, gerade wenn man so mit den unteren Schichten zu tun, nicht unteren Schichten, meine ich jetzt nicht negativ, aber so mit den Ausführern, der Handwerker, der uns den Strom anschließt oder so weiter. Ja. Also das macht schon Spaß, weil man hat nicht so einen Job, was weiß ich, wie ein Buchhalter, der guckt sich von 8 bis 4 Zahlen an. Bei mir kann alle Minute was anderes passieren. Tierarzt anrufen, weil ein Pferd sich verletzt hat. Leute wollen Karten kaufen. Die Zeitung ruft an, will ein Interview machen. Oder das Radio kommt vorbei, ganz spontan, und möchte ein Interview machen. Ja, wie ich, die vor verschlossenen Toren stand. Und da habe ich gedacht, da kann man doch noch was daraus machen. Also. Und man hängt natürlich die ganze Zeit am Telefon, man spricht also viel, weil... jetzt klingelt ja auch schon die ganze Zeit das Telefon, ja, das muss ich mal abstellen. Da ist jemand sehr... Aber Sie haben es dann auf leise gestellt, das war natürlich dann auch sehr schön. Ja, aber das nervt. So, das ist natürlich interessant, dass Sie jetzt zum ersten Mal mitfahren und im Vorfeld, wo geht's hin, in welche deutschen Städte noch? Wir sind jetzt Wiesbaden, wo kommt der her? Wo geht er hin? Also Winterquartier ist in Dürwang, Haslach, das ist Dürwang-Haslach, das ist bei Dinkelsbühl im Fränkischen. Mhm. Er war ja ursprünglich auch Nürnberg gegründet. Also genau, ganz ursprünglich mal, ja. Ja. Und dann waren wir viel im Allgäu dieses Jahr, sind jetzt über Ellwang hier nach Wiesbaden gekommen, das ist ein relativ großer Sprung, also für amerikanische Verhältnisse nicht, aber das sind so 250 Kilometer oder sowas. Ganz schöner Trek, ja. Und jetzt geht's dann von hier aus nach Aachen und Bielefeld, dann wieder zurück südlicher nach Neuwied und Aschaffenburg und dann haben wir noch Gießen und Marburg, glaube ich, dieses Jahr. Und Ende des Jahres machen wir dann unseren großen Weihnachtszirkus in Frankfurt. Mhm. Und das ist jedes Jahr so? Wie lange beobachten Sie das schon? Und ist das immer die gleiche Tour oder ist es mal Norddeutschland oder bleibt es im Süden? Es ist vermehrt im Süden, aber es ist nicht immer die gleiche Tour, sondern es wechseln die Städte jedes Jahr eigentlich. Aber vermehrt reisen wir im Süden. Mhm. Der Weihnachtszirkus ist jetzt seit 5 Jahren fest im Programm in Frankfurt. Und wo in Frankfurt? Auf dem Ratsweg, auf dem offiziellen Festplatz beim Eisstadion. Okay. Und wie erleben das Menschen und Tiere? Gibt's da Geschichten, die man dazu sagen, erzählen kann? Nette Begegnungen mit Mensch und Tier? An Weihnachten jetzt speziell mal. Ja, das ist zum Beispiel eine ganz besondere Jahreszeit, nicht? Da ist doch dieses Träumen und also die, wie soll ich sagen, ich denke, da ist man noch ein bisschen anders drauf als jetzt. Oder? Also auf jeden Fall gehen die Leute viel, viel lieber in den Zirkus als im Rest des Jahres, so viel kann man schon mal sagen. Also das ist, der Weihnachtszirkus gibt Weihnachtszirkus, die Tradition gibt es eigentlich in jeder größeren deutschen Stadt, dass irgendjemand da einen großen Weihnachtszirkus macht, da sind die Programme stärker. Aber selbst wenn die Programme nicht stärker werden, ich glaube, die Leute haben einfach das Bedürfnis, an Weihnachten was zusammen mit der Familie zu machen. Aha. Und da bietet sich das romantische Zirkuserlebnis irgendwie an. Und viele machen da eine Tradition draus. Die kommen jedes Jahr am selben Tag in dieselbe Vorstellung. Selbe Plätze. Und ja, es gibt tatsächlich Leute, die nach der Vorstellung kommen und sagen, sie reservieren die mir wieder für nächstes Jahr. Also gibt schon, weil es gibt dann ja auch einige Vorstellungen, gerade so vom 25. bis zum Anfang des nächsten neuen Jahres, die sind schon sehr stark gebucht. Also da ist diesen aufverkauft eigentlich dann zum Schluss. Sind das Großeltern mit Enkeln und wird das dann dieses Gefühl, das die Großeltern schon als Kinder hatten im Zirkus, wird es dann doch auch weitergereicht? Hören Sie das? Sehen Sie das? Ja, es ist aber tatsächlich so an Weihnachten, dass eigentlich da alle Altersschichten vorbeikommen. Okay. Also da ist es nicht mehr so spezialisiert wie vielleicht jetzt, wo wir tatsächlich so das Familienpublikum haben. Wobei, und das sage ich immer wieder als großer Zirkusliebhaber, Zirkus ist keine Kinderunterhaltung. Nicht im Sinne, dass Kinder das keinen Spaß macht, gar nicht. Aber Zirkus macht auch, wenn er gut gemacht ist, Erwachsenen Spaß. Und da haben viele Zirkusse einiges kaputt gemacht, indem sie gar nicht mehr auf das Niveau des Programms geachtet haben und einfach nur noch gesagt haben, naja, den Kindern gefällt es ja sowieso, egal was wir tun. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil in so Ländern wie Russland oder allen ehemaligen UdSSR-Staaten hat Zirkus einen ganz anderen Stellenwert. Da ist das wirklich Kultur und da kommen auch die Erwachsenen alleine. Da geht man abends alleine in den Zirkus, ohne die Kinder. Und das ist hier leider in Deutschland, in Europa oder auch in den USA, glaube ich, fast noch mehr ein bisschen verloren gegangen, dass man einfach zu sehr gesagt hat, wir sind Kinderunterhaltung und Kinderunterhaltung muss man ja nicht so viel Wert geben. Aber also ein guter Zirkus spricht den 4-Jährigen genauso an wie den 16-Jährigen und genauso an wie die 80-Jährigen. Das ist wirklich Entertainment for all ages, wie die Amerikaner sagen. Und gab es da einen Wandel? Ich meine, ich weiß, dass so in den 70er Jahren viele dieser Zirkusse, die Sie meinen, jetzt die alten Zirkusse, das wurde irgendwie, das fiel ab. Und ich kann nicht sagen, irgendwann hat man es dann wieder auf eine andere Basis gestellt, ein bisschen mehr Romantik, ein bisschen weniger die Tiere jetzt antreiben, sondern auch ein bisschen mehr Klasse in der Show. Also das ein schönes weißes Pferd, was also ganz toll angestrahlt wurde, kann ich mich erinnern. Weiß jetzt nicht, welcher Zirkus, aber einfach plötzlich mal was anderes. Ja? Das ist ganz klar der Roncalli-Effekt, der auf viele Zirkusse übergegangen ist dann letztendlich. Also sich abgeschnitten haben davon, Idee. Also es war einfach so, dass Zirkus irgendwann nur noch irgendwie ein Zelt war, Licht an, Tiere, Akrobaten rein, keine Liebe mehr fürs Detail, eher sowas Fabrikmäßiges hatte. Ja. Und es war kurz davor, dass Zirkus so diese Magie verlor. Und da kam Roncalli auf den Plan und hat einfach... Poesie. Er sagt ja, er hat den Zirkus der Jahrhundertwende zurückgebracht. Das ist eigentlich Quatsch, der hat seinen eigenen Zirkus erfunden, tatsächlich. Ja, mit vielleicht Kostümen von da oder Kostümen, die und angelehnt und waren so, und so. Ja, natürlich, ja. Also der hat diese Zirkusromantik, diese Zirkusillusion, das ist eigentlich keine Illusion, sondern hat sie eigentlich wahr werden lassen. Und dann haben sich viele Leute eine Scheibe davon abgeschnitten. Also uns ist das zum Beispiel auch heute wert, dass wir eben nicht nur moderne Wagen haben, auch noch so drei, so vier historische Zirkuswagen. Die Kasse der Kassenwagen ist, glaube ich, auch alt. Der Restaurationswagen, also wo man drin was essen kann. Ja. Die Kasse ist sehr schön. Und so auch Live-Musik ist wichtig. Ja? Also viele Leute in den 60ern haben dann irgendwann Leute angefangen, das Orchester wegzulassen und Es war, und der Grund war einfach der, dass man, das ist ja aber oft so, in der Industrie, die auf dem Höhepunkt ist, achtet man irgendwann nicht mehr so sehr drauf, was man eigentlich macht, sondern man tut es einfach nur weiter. Und da ist so das ein bisschen verloren gegangen. Natürlich hat der Zirkus nicht nur selber Schuld, sondern waren auch die geänderten Konsum, was man so alles machen kann in der Freizeit. Ja, Fernsehen wurde immer stärker, Privatfernsehen und so weiter. Kino, Riesenschirme, also diese Multiplexer. Genau, und so also es gibt eine Multi, aber der Zirkus war schon immer tot und hat trotzdem immer überlebt, so ja, sage ich mal. Ja. Und der wird sicherlich auch jetzt wieder überleben, aber muss sich wahrscheinlich auch über kürzere Zeit wieder mal neu erfinden. Das ist mal wieder an der Zeit, weil der Roncalli, ich glaube, Roncalli feiert dieses Jahr 75, glaube ich, ist der. Er selber ist 50 Jahre, 80 geworden sogar dieses Jahr. Oh ja, der Bernhard Paul. Ja. Also André Heller und Bernhard Paul haben den begonnen und er hat auch noch Wintergarten, er hat andere Dinge auch noch gemacht. Also jedenfalls, aber seit er angefangen hat und dieser Effekt eingesetzt, das ist schon fast 30 Jahre her. Und das dann, ist klar, ja. Da ja. muss man wieder. Einer, der ein bisschen was Neues gemacht hat, war ja dann Flickflack, der vielen Artisten Arbeit gibt, aber der nicht diese Zirkusmagie rüberbringt, der eigentlich eine abgefahrene Artistikshow ist, wo viele klassische Artisten, die sonst im normalen Zirkus arbeiten, weiterhin arbeiten, weil dieses Tourleben bleibt da bestehen. Also Touren auch. Die machen dann halt das Ganze auf rockig, ein bisschen düsterer und ein bisschen sensationeller und mit Motorrädern. Und, aber ist ein sehr großer Erfolg und allen Respekt vor diesen Leuten, weil die haben es geschafft, die Artistik, also diesen Teil des Zirkus und auch das Reisen auf eine neue Ebene zu heben. Soleil persönlich ist überhaupt nicht mein Ding, hat aber natürlich auch seine, Daseinsberechtigung. Aber auch die müssen sich neu erfinden. Die haben nämlich auch rückläufige Besucherzahlen. Ja, sind überall in Las Vegas und zwar wahrscheinlich eher, weil da nicht viel gesprochen wird. Das hat auf solchen Bühnen viel Bestand, weil auch wenn Sie jetzt sagen rückläufig, aber wenn ein internationales Publikum in eine Stadt kommt, dann ist zum Beispiel Zirkus etwas, was man gut verstehen kann. Clowns, die müssen ja nicht reden, die können ja quieken. Aber das Ganze, wenn Sie eine Show haben in Las Vegas und da singt einer nur Englisch und die andere kann nur Chinesisch, auf Dauer ist dann etwas, was sie vielleicht doch anspricht, auf vielen Ebenen dann auch würdig dessen. Das alte Varieté war genauso. Für Leute, für alle. Und deswegen, glaube ich, haben auch diese Varietés auch wieder angefangen, ein bisschen sich zu verbreiten. Weil Leute sagen, das war irgendwie toll. Vaudeville, das sind Sachen, die sind nicht überholt, die können wiederkommen. Auf kleinen Bühnen. Ja? Aber kleine Bühne. Und die Frage ist, wo geht Zirkus hin? Mehr und mehr der Tiere werden auf Farmen, also Ringling-Zirkus hat eine riesen Elefantenfarm in Florida. Es wird diesen Tieren ein würdiges Alter beschert. Aber der Nachwuchs darin ist natürlich wahrscheinlich auch fehlend, nicht? Mit großen Tiergruppen oder kleinen Tiergruppen. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die der Zirkus vielleicht wieder trennt. Also den Davon wird sich der Zirkus vielleicht doch wieder trennen. Pferde bleiben? Also der Trend geht leider, ich betone leider darauf hin, dass man Tiere weglässt, gerade Wildtiere. Ja. Wir haben ja noch zwei Elefanten dabei zum Beispiel. Die sich auf der Wiese tummeln gerade. Also wollte ich nur sagen, die haben jetzt schön viel Auslauf. Genau, den ganzen Tag. Die haben viel Platz, drei Tage lang waren die nicht. Mehr Platz wie ich hier in meinem Büro. Nein, aber müssen nicht auf irgendeinen Stühlen sitzen oder so, wer sich das vorstellt. Ja, aber es gibt ja leider eine Bewegung, aber Sie sagten, wir wollen nicht politisch werden. Nein, ich meine, politisch muss das nicht sein, aber ich glaube, man macht sich ein bisschen Sorgen um Tiere, weil sie sich ja nicht wehren können, weil sie nicht sagen können, das gefällt mir jetzt nicht. Ja? Und ich glaube, da denken viele, sie müssten Fürsprecher sein. Ich bin immer der Meinung, dass man das Beste tut, wer immer es ist. Und genau, also ich möchte dazu eigentlich nur sagen, dass wir als Tierhalter uns nicht als Tierquäler sehen, im Gegenteil, im absoluten 100%igen Gegenteil. Wir sind Tag und Nacht für unsere Tiere da. Wenn es unseren Tieren schlecht geht, wird der Tierarzt gerufen. Wir haben ausreichend Futter. Sie können sie sich ja angucken. Jeder, der wirklich guten Willens ist und wirklich keine Vorurteile hat, sollte sich einfach mal die Tiere angucken, welchen Pflegezustand haben, wie zutraulich die auch sind Menschen gegenüber und dann nochmal urteilen, ob diese Tiere wirklich leiden. Also ich bin da ganz klar der Meinung, nein. Ja. Zweiter Punkt, wir werden in jeder Stadt von Veterinärämtern kontrolliert, die wirklich überprüfen, wie es unseren Tieren geht. Und da gibt es keine Beanstandungen. Wenn vom Veterinär kommt und sagt, hier, das könnt ihr besser machen, das könnt ihr besser, gar keine Frage, dann ändern wir da auch was dran, das ist ja ganz klar. Nur aber es wird mit dem Spieltrieb der Tiere, also jede Dressur, ob das bei einer Pferdefarm ist, es spielt gar keine Rolle, wo es ist, aber es wird ja auch mit dem Spieltrieb, ich habe mir Lipizzaner angeschaut, wird mit diesem Spieltrieb der Tiere auch gearbeitet und das übersehen vielleicht andere oder sehen andere vielleicht nicht. Man kann einem Tier auch gar nichts beibringen, was es nicht anbietet, sagen wir als Tiertrainer da. Ja? Was es in sich hat. Also was es in sich hat, genau. Ein Tiger springt nun mal gerne oder weit und kann das. Und schwimmt auch gerne. Ja, ja. Das sind die einzigen Katzen, die gerne schwimmen. Genau, deswegen. Ja. Aber Löwen, dann heißt es immer so schön, wenn man mal Löwen hat, warum hat der jetzt keinen Swimmingpool? Ja, weil da kannst du auch, weiß ich nicht, was hinstellen. Der will das einfach nicht. Den müsstest du da reinschmeißen. Sigrid und Roy haben ja da alles Mögliche schon auf die Beine gestellt. Da kann man sich schöne Tiger ist was anderes. Ja. Tiger lieben Wasser, das ist klar. Aber Löwen halt, die schlafen sowieso auch den ganzen Tag. Aber deswegen, sie haben auch eine schöne Hundenummer. Also jetzt müssen wir doch mal auf die kleineren Tiere zurückkommen, oder? Und die freuen sich doch auch, oder? Die Hunde freuen sich total auf den Auftritt. Ja? Also da hört man schon immer eine Nummer vorher, der arme Kerl, der vorher dran ist, man hört schon das Gekläffel davon, dass sie hinter dem Vorhang warten und jetzt geht's doch mal los. Ja? Und Hunde lieben es ja, wenn man sie beschäftigt. Das weiß man ja selber, wenn man einen Hund hat, wenn man mal 2-3 Stunden weg war, will er spielen, wenn man zurückkommt. Natürlich. Und hier wird es eben vor Publikum gemacht. Und gibt es denn irgendwas, wo Sie jetzt sagen würden, das würde ich mir noch erträumen für meine Zirkusarbeit oder für den Zirkus allgemein? Also ich würde mich tatsächlich wieder wünschen, dass der Zirkus eine Anerkennung erfährt in breiten Gesellschaftsschichten, die er auch verdient hat. Vielleicht sogar so eine Art, dass die Leute erkennen, das ist nicht nur Kinderunterhaltung, das ist eine Art Kultur. Und dass die Leute wieder Lust haben, in den Zirkus zu gehen. Jetzt ist momentan ist es tatsächlich so, dass man Himmel und Hölle in Bewegung setzen muss, um die Leute irgendwie fast schon zu zwingen, zu ihrem Glück, sage ich. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das mal wieder anders wird, weil Zirkus ist sowas Schönes, sowas Einzigartiges. Das hat viel, viel mehr Anerkennung und Respekt unter den Menschen, unter der Bevölkerung verdient. Und den Leuten selber, die ja hier sind, denen gefällt es ja wunderbar. Also es ist wie eine kleine Kur, es ist besser vielleicht wie ein ein Stimmungsaufheller, ohne wo man kein Rezept für braucht. Also ich kann allen nur empfehlen, die lange nicht im Zirkus waren, es einfach mal wieder zu versuchen und sich bezaubern zu lassen. Und dazu müssen Sie wahrscheinlich eher nach Europa gehen. So viele Zirkusse gibt es in den USA und in der ganzen Welt. China hat sehr, sehr zugenommen, nicht? China hat eine sehr große Akrobatik-Tradition. Eine Zirkusschule in China hat mit unserer Art von Zirkus allerdings gar nichts zu tun und das ist mehr so eine Tanzchoreografie mit großen und also mehr Show. Also auch ist auch auf einer Bühne und nicht in einer runden Manege. Es ist ein bisschen anders, aber wenn man guten Zirkus erleben will, kann man weiterhin nach Europa gehen. Als Einstiegsdroge wäre vielleicht der Zirkus Knie in der Schweiz empfehlenswert, immer noch einer der schönsten. Aber auch wir, wer lange nicht im Zirkus war, ich garantiere Ihnen, wird begeistert sein, wenn er unseren Zirkus gesehen hat. Selbst in Amerika gibt es auch schöne Zirkusse. Der Zirkus Sarasota geht jetzt ja wieder auf Tour. Also der Ringling-Zirkus hatte meines Erachtens jetzt zugemacht. Also Ringling hat zugemacht, gibt... Es gibt einen Sarasota-Zirkus. Ich habe nicht Zirkus Sarasota gemeint, ich habe Zirkus... Big Apple Circus gemeint. Okay. Ja, Big Apple Circus ist ein wirklich schöner Zirkus in der europäischen Tradition. Ansonsten sind amerikanische Zirkusse für europäische Verhältnisse ein bisschen anders. Also da wird nicht so viel Wert auf, da ist dieser Roncalli-Effekt niemals angekommen. Also es ist nicht so persönlich. Ja. Es ist groß. Ich war im Zirkus, im Ringling-Zirkus und drei Manegen, man sagt Three-Ring-Circus, das kommt auch daher von diesem Zirkus. Aber man sieht gleichzeitig alles ablaufen. Mit anderen Worten, vor der Manege, vor der Sie sitzen, vor dem Ring, da müssen Sie sich darauf konzentrieren. Die anderen beiden laufen nebenher für sehr viel Publikum. Es ist aber nicht für alle gedacht, dass Sie alle drei Manegen sehen. Und das finde ich irgendwo sehr schade. Ich würde gerne alles gleichzeitig mitsehen können und miterleben können. Das können Sie nicht. Es ist zu groß. Obwohl der Ringling auch schon mit der Zeit gegangen ist. Also es gab tatsächlich Zeiten, so vor 20, 30 Jahren, wo drei große Truppen nebeneinander gearbeitet haben. So, das passiert aber jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt die Center Manege, der Center Ring. Und da passiert schon das Highlight. Also wenn man die Highlights nicht verpassen will, immer in die Mitte gucken. Ja, das ist klar. Aber es ist trotzdem anders. Ein Zirkus in der Sportarena, und das ist ja Ringling auch schon, hat hat schon, keine Atmosphäre. Hat schon die typische Zirkusatmosphäre eigentlich doch, verloren. Ja. Natürlich wird die versucht durch andere, aber für meine Begriffe, deswegen gibt es ja auch, war der Big Apple Circus so erfolgreich, weil er eben diese amerikanische Tradition diese europäische Tradition aufgegriffen hat, um diese intime, wirklich sehr Wohlfühlatmosphäre herzustellen, die in einer großen Sporthalle. Ah, schön. Also ich kann nur Ihnen empfehlen, mal nach Sarasota zu kommen, in das Zirkusmuseum des John Ringling. Da ist nämlich ein kleiner Zirkus aufgebaut, also der Ringling-Zirkus in ganz klein, in dem Tibbetts Learning Center. Und da kann man sich anschauen, mit falsch anderer Beleuchtung, wie Zirkus früher war. Und vielleicht kann man ihn auch in Zukunft dann mal nachbilden wieder und auch daneben stellen. Mal gucken, was aus ihm geworden ist. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie noch viele glückliche Jahre im Kreise des Wanderzirkuses, dem Sie ja jetzt gerade angehören, erleben mögen. Dankeschön. Ich bin natürlich Susanne Nielsen wieder. Ich darf mich ganz herzlich bei Sven bedanken und auch bei seinem Bruder, dem ich auf dem Nachhauseweg begegnete, denn die Rindfleisch sind ja aus der Gegend Biebrich. Und er gab mir dann weitere Stadtauskunft, damit ich mich auch wieder auf den Nachhauseweg begeben konnte. Ich freute mich auf meinen baldigen Besuch, auch in Erinnerung an die beiden Elefantendamen, die eben an diesem Tag auf der großen grünen Wiese saßen und sich sonnten und die natürlich dann im Einsatz in der Manege kommen sollten. Auf der indischen Elefantendame konnte man sich übrigens nach der Vorstellung ablichten lassen. Also vielleicht eine Foto-Op für Sie, wenn Sie beim nächsten Mal diesen Zirkus besuchen. Von den schönsten Pferden, prächtige und eleganten Arabern und auch größeren Pferdchen und Pferden und auch Ponys können Sie viel sehen. Dazu noch Kamele, Dromedare und auch sibirische Huskies und Samoedenspitze, große, weiche, flauschig aussehende Hunde. Und Zauberer und Hochseilakte. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die schönen Dinge am Hochseil, wie Sie ja wissen. Und natürlich auch ein bisschen Zauberei. Wenn es dann auch um tolle Kostüme und tolle Damen geht, dann werde ich Sie nicht enttäuschen, beziehungsweise dieser Zirkus nicht enttäuschen. Eine volle Zirkusshow also und eine tolle Vorstellung von einigen Stunden, die Sie dann ein bisschen aus der Realität heraus in eine ganz andere versetzen. Am Ende sah man eine Zirkusfamilie, in der nicht nur die Wille Buschs, also die Familie, die diesen Zirkus besitzt, sondern auch alle Auftretenden Teil des Gesamtbildes sind. Tolle Kostüme, durchtrainierte Akrobaten und Akrobatinnen, eine Live-Zirkusband, zirkusperfekt, wie es nur noch wenige sich leisten. Drei lange Wochenenden in einer Stadt oder vier, das ist in sich ein wunderbares Sommerevent. Wenn beim zweiten Gespräch ich dann zur Abendvorstellung kam, da war in der Pause eine schöne junge Frau im Vorzelt. Da waren verschiedene, aber hier diese, mit der ich mich dann unterhielt. Und sie bot etwas für den Hunger an, für den Kleinen, nämlich neben den üblichen Leckereien, da gibt es ja immer Zuckerwatte und solche Sachen, gab es diesmal Nachos. Jamena, stellte sich heraus, war die Frau von Manuel Wille Busch und kommt aus der Darmstädter Gegend. Und sie ist auch Leib und Seele des Geschäfts, nämlich auch eine, die mit ihrem Mann auftritt. Die Elefantennummer mit den zwei großen Elefantendamen, Carla aus Indien und Mashebi aus Afrika. Allabendlich ist sie in der Manege und tut natürlich einiges andere mehr, denn da hängt sie von einem wunderschönen Seidentuch. Und das ist nicht mit den Elefanten zusammen, sondern das ist eine ganz in sich schöne Darbietung, die Sie dann auch erleben können. Und natürlich war ich besonders gespannt, was sie alles sonst in der Manege macht. Sie taucht noch öfters auf, hier und da. Und ganz zum Schluss sieht man sie noch einmal sich verabschieden. Und ich fragte sie natürlich nach ihrem Leben im Zirkus, denn da macht ja jeder alles, was gebraucht wird, in dem Moment, an dem Tag, in der Minute, springt die Familie ein, wenn jemand anders mal nicht kann und ist natürlich sehr, sehr mit Herz, mit Leib und Seele dabei. Und hier unser Gespräch, mein Gespräch, Susanne Nielsen mit Jamena Wille Busch. Wir stehen in meinem Kulturspiegel, aber jetzt an einem tollen Nachos-Stand. Aber es ist die Pause, die große Pause im Zirkus, im Zirkus Busch, Karl Busch. Und sagen Sie, mit wem ich hier stehe, mit dieser hübschen Frau? Jamina Wille. Jamina Wille. Und Sie sind aus einer Zirkusfamilie? Ja, schon immer. Ja, also sagen schon Sie, vom Kind auf. Haben Sie Ihre Eltern gemacht? Ja, das haben meine Eltern auch schon gemacht. Waren die Trapez auch Artisten oder nicht? Meine Mutter, die hat auf dem Seil gearbeitet. Mhm. Und mein Vater, der hat auf Flaschen gearbeitet. Also das hat sich genannt Flaschenstuhl, ne? So eine Pyramide. Ja, wunderbar. Also hat das Flaschen aufgebaut und ist dann drauf genau, balanciert. Richtig. Aha, genau, ja. Genau. Ich habe auch schon mal jemanden gesehen, der auf einer Flasche balanciert. Genau, und das waren vier Flaschen. Ja, und auf wo, so Sie, wo sind Sie beheimatet ursprünglich? Ich komme aus Darmstadt. Ja. Und bin dann hierher gezogen nach Dingelsbühl. Ne? Hassler. Ja, ja, wo also der Zirkus beheimatet ist. Sozusagen. Genau, richtig, genau. Richtig. Und wann haben Sie das gemacht? Schon viele Jahre her? Wo ich hierher gezogen bin? Ja, ja, das war vor 10 Jahren. Ah, vor 10 Jahren, toll. Mhm. Und seitdem machen Sie auf dem Seil, nicht auf dem Seil, sondern an den seidenen Tüchern, genau. An den seidenen Tüchern, das genau, ist ja wunderschön. Genau. Das kennt man auch eigentlich in der Welt von ja. allen möglichen. Und da können Sie auch auf sehr geringem Raum arbeiten eigentlich, oder? Ja. Da, ja? Ja. Und hier haben Sie ein bisschen mehr Platz, hier haben Sie die ganze Manege oder nur ein Teil? Ich könnte mit dem Seil überall arbeiten, ne? Ja. Weil und da wird sich hochgehangelt und wieder genau, runtergerollt. Genau. Oder geflogen wie ein Engel, da hat man Engelflügel und die schweben dann durch der ganzen Manege, ne? Und es sieht dann aus wie ein Engel. Das ist schön. Also wunderschön. Gibt es da auch Musik dazu dann? Ja, klar. Eine schöne Melodie. I am sailing von das wird oft genutzt. Als, nee, als ich habe da ein bisschen was anderes. Anderes. Ja. Okay. Und sagen Sie mir, was Ihnen besonders Spaß macht. Nicht unbedingt hier stehen, Essen verkaufen oder nee, ist ein Teil ich dessen? Liebe es, in der Luft zu sein. Ich glaube, wenn ich nicht Luftartistin geworden wäre, dann wäre ich Stewardess geworden. Weil Sie ja. gerade über den Wolken stehen. Das ist wirklich so. Ja. Also es macht mir unendlich Spaß. Das ist schön. Und ich liebe es einfach. Das ist meine Leidenschaft. Ne? Ja, und denken Sie, dass andere auch so sehen, wenn Sie sie oben fliegen sehen? Gucken Sie mal runter und sagen... Ja. Ich weiß es nicht, wie die denken. Ich glaube, sie fühlen ein bisschen anders da wie ich, weil ich bin schon mit Herz dabei. Ne? Ja, natürlich. Und eigentlich die Kinder oder Erwachsene sehen das mehr? Oder ist es bei manche Kinder kommen zu mir und sagen, das ist auch so ein Engel. Ja. Ne? Das Du fliegst wie ein Engel. Oder eine hat mal gesagt, du ähnelst Elsa, die Elsa von der Eiskönigin. Ne? Also, sag ich, dann ja, dann, dass schön. Sie für Fantasien dann auch haben. Ne? Ja, ja, schön. Also, und, natürlich ist man dann mit Disney sehr verwoben. Ja, genau, genau. Sag ich, oh, ne? Vielleicht durch die blonden Haare, ich weiß es nicht. Aber es freut mich dann doch, dass die Kinderaugen das dann, die leuchten dann und dann. Aha. Bin ich zufrieden. Und wie ist das hier im Zirkus? Haben Sie dann mit anderen auch ähnliche Sachen? Machen Sie Sachen zusammen? Oder? Ja, ja, ich mache noch ein Ballett mit. Aha, schön. Das kommt jetzt anschließend nach der Pause. Aha, das und sehen Sie jetzt da auch. Im Ballett? Das sind 5 Stück. Aha. Und was gefällt Ihnen am allerbesten in diesem Zirkus? Ich meine, es hat Tiere, es hat Menschen. Mhm. Was ist die Attraktion? Nicht nur das Fliegen, sondern auch das Reisen. Dass man einfach ich sein kann. Ja. Man kann einfach träumen mit offenen Augen. Aha. Und das finde ich so schön. Aber das muss natürlich auch mit Disziplin sein. Ja, das stimmt. Also, das Sie stimmt. Können nicht einfach fliegen, Sie müssen da üben. Genau, richtig. Wie oft muss man üben? Wie lange muss man üben? Also 1 Stunde am Tag. Eine das Stunde reicht, ja. Also bei dieser Sache. Genau. Und sind Sie in irgendeiner Weise, fühlen Sie sich jemals in Gefahr? Ich glaube, das ist schon vorbei. Aber das war am Anfang sicher auch ja, klar, mal, ja. natürlich. Und jetzt ist es so Routine, ne? Man macht Boden was, ist dann genau, relativ genau, nah, wenn aber man nicht, ja. nicht gerade mit Nasen. Genau, aber ich tue trotzdem, ich bin vorsichtig, ne? Ja. Man weiß nie, ne? Man soll sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Und immer denken, es ist sicher. Aha. Kann immer was passieren, ne? Ja. Und haben Sie denn da auch Leute, die mit Ihnen reisen, wo Sie sagen, das sind also jetzt gute Freunde geworden? Ist das ja, mein Mann ist ja hier, der Wille, ne, Herr Wille, Manuel Wille Busch. Ja. Und ja, dann habe ich das ist die Busch-Familie, also beziehungsweise die Nachfolgefamilie. Ja, denn ja. dieser Busch-Name ist ja mitgekauft mit dem Zirkus sozusagen. Ja, und Wille ist dann die Nachfolgefamilie. Genau, genau. Und haben den Namen aber dann geändert wahrscheinlich, Ihren Namen in Wille Busch. Ja, richtig. Ja. Und ich habe auch 2 Kinder, ja. der Alfons und die Angel. Und wie alt sind die? Der Alfons ist 8 und die Angel ist 6. Aha, und die, das heißt, Sie sind quasi die Mitbesitzerin sozusagen, oder ist das die Eltern, sind die Eltern noch unter, ja, ist noch eine Dame, die... Nein, ich bin, das ist meine Schwiegermutter. Schwiegermutter, und ich genau, bin nur halt hier... Kind im Haus. Genau, auch richtig. Sie ist ja hier und ich bin halt dann hierher gezogen, ne? Ja, sozusagen. Das ist auch schön, aber Sie haben sich im Zirkus auch kennengelernt? Wo wir uns kennengelernt haben, ja. Das ist kompliziert. Ja. Wir haben uns kennengelernt, ja, auch beim Zirkus, ne? Ja. Eigentlich mal getroffen, Vorstellung, dann hat man sich so gesehen und man kennt sich dann auch von den Eltern und so. Aha, ja, weil ihre Eltern auch. Genau, genau. Und dann waren die auf viele Events und das gibt es ja, ja, Roncalli oder da, da trifft man sich mal, da sieht man sich mal. Und schön. Dann redet man, quatscht man, ne? Und ja, dann ist das dann so gekommen, ne? Und Ihre Kinder wollen auch zum Zirkus, beziehungsweise sind ja im Zirkus, sie können wahrscheinlich gar nicht weg, oder? Ja. Ja, oder wohnen sie im Ort und gehen, fahren nicht mit, oder fahren sie doch mit? Doch, die sind jetzt unterwegs, im Winter sind wir zu Hause, da gehen die auch da fest in die Schule, wir haben eine Stammschule, ne? Ja. Wenn sie jetzt was anderes machen möchten, unterstützen wir sie voll. Also ich als Mutter sowieso, aber ich glaube im Moment, wenn man Kind ist, dann sieht man alles schön bunt. Ne? Dann will man gern Zirkus, Pferde. Und wenn es älter ist, ich weiß nicht, wie es da ausschaut. Reiten die auch? Oder meine Tochter, ja, die reitet. Ne? Sie liebt es, sie liebt Tiere. Aha. Und ja. Was ist das mit den Elefanten? Da gibt es doch sehr große Tiere noch in diesem Zirkus. Das ist eigentlich selten geworden. Da, ja, genau. Das ist selten geworden. Kann man mit Elefanten spielen? Die saßen, die saßen auf der Wiese neulich. Und nein, dann, das, sind immer noch, das sind immer noch Tiere. Ne? Wilde Tiere. Man kann da nicht einfach spielen. Das ist kein Spielzeug. Ne? Und das wissen die Kinder auch? Ja, klar. Ja. Die halten sich dann auch fern. Ne? Also das ist respektvoll. Mhm. Genau. Ja. Dürfen genau. die denn auch mal drauf sitzen? Auf ja, klar. Natürlich. Ja, ja. Mhm. Aber dann nur in Begleitung. Ja, also, genau. Das ist klar. Richtig, nicht alleine. Und was ist denn der Traum? Warum dieser Kinder ist da, sagt sie, Mami, ich will so schweben wie du, oder? Ja, das kommt auch manchmal vor, ne? Dann sage ich, warten wir noch erstmal, vielleicht willst du doch was anderes machen, ne? Und im Moment ist sie ganz toll auf Ponys und Pferde. Ja. Und wenn sie auch reiten darf und reitet tut, dann macht sie es ja klar. Voltigiert sie oder nee, reitet nur sie ganz normal reiten. Also, ganz normal. Und Ihr Traum für Ihre Kinder ist, dass Sie dabei sind? Oder was? Ich meine, Sie sagen, Sie würden es unterstützen, aber schön ist es ja, wenn Sie mitmachen. Ja, es ist schon schön, wenn Sie mitmachen. Also Sie machen nicht immer mit, nur wenn Sie Lust haben. Aha. Und es ist auch okay. Also Sie sind auch manchmal in der Manege mit? Mhm. Und wobei? Bei Clowns, bei Pferden? Mein Sohn, der macht gerne Clown. Aha. Und meine Tochter beim Reiten halt dann. Ja. Und dann ein bisschen mitmachen. Das ist doch manchmal toll. Haben sie auch keine Lust, sagen sie, nee, wir wollen jetzt nicht. Das ist okay, ne? Ah, okay. Ja, klar. Waren Sie heute Abend schon auf dem Pferd? Nein. Abends dürfen sie überhaupt nicht, weil sie haben ja auch Schulzeit und die sind um 8 Uhr ins Bett. Ah, das ist prima. Genau. Ja. Und wer sorgt dann? Guckt dann Großmutter wohl nicht? Die ist ja wohl mit in der Manege. Nee, die ist nicht in die Manege, die hat was anderes zu tun. Aber ich habe eine Person, eine Nanny, und die ist dann da. Ne? Und ich bin auch manchmal immer drinne und schaue nach denen oder mein Mann. Also ganz alleine sind die nicht. Das ist doch geht auch gar nicht. Ne? Also Papa mit Fest mit Zirkus, das ist doch eigentlich ein, wenn man in die Schule kommt und sagt, mein Papa macht Zirkus, dann sind die anderen Kinder wahrscheinlich richtig. Nicht neidisch, aber erstaunt. Ja, genau, richtig, richtig. Ja. Erstaunt, das sagen sie immer in die Schule, Mama, die haben das gefragt und das, die waren alle um mich rum. Ne? Das ist schön. Ja. Und die haben auch alle Karten. Ja, genau, richtig. Die wollen alle Karten. Eine bringt auch viele mit, durch seine Freunde dann auch. Die kommen ihn auch besuchen und dann fühlt er sich immer, wenn die dann schauen, Mama, da ist mein Freund von der Schule. Und die haben auch Privatunterricht. Ja. Ne? Es gibt so Zirkusschule und da werden die ja dann auch gefördert, ne? Dass die ihren Stoff mit haben. Ne? Das ist schön. Bleiben. Und das bringt sie dann wieder im Winter auch wieder auf den Richtig. Ja. Oder er liest auch gerne, ne? Und dann liest er mal. Das ist wichtig. Das ist schön. Lesen Sie dann auch mit? Ja. Haben ja. Sie Zeit ja, für Ihre klar. Kinder? Das ist klar, wenn Sie eine Stunde anfangen. Ja, das muss auch was, natürlich. Ja. Wird denn auch ferngesehen? Ja. Mit dem Fernseher kommt er mit, das ist ja auch sowas. Ja, Wichtiges natürlich, heute. Nachrichten, alles, ne? Kicker und Kickerninchen, alles. Alles wichtig. Mhm. Na, dann wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Abend, Dankeschön. Einen weiteren Abend. Und ich bedanke mich für das nette Gespräch und auch die Nähe zu der Zirkusleitung. Das Dankeschön. War ja jetzt Dankeschön. Unverhofft. Ja, Zufall, nicht immer, aber ich finde Sie. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich fand es höchste Zeit, wieder ins Hauptzelt zurückzugehen. Mein Platznachbar, ein Herr Candidus, wie ich schon sagte, vom Aktionskomitee für das Beibehalten von Zirkustiernummern im Zirkus, freute sich ebenso auf den Rest des Abends. Wir sahen da die Hunde, wir sahen Pferde, wunderschöne Pferde vorgestellt von der Natascha Willebusch an Pferdedressur. Dann haben wir natürlich auch Clowns, und zwar aus Italien und natürlich auch sehr, sehr schön. Ganz zum Schluss, nach den Zauberern und nach allem anderen, kamen alle noch einmal sich vorstellen bzw. sich bei uns verabschieden. Der Zirkus reist seit 2014 als deutscher Nationalzirkus Karl Busch durch die Gegend, also durch Deutschland. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen sagen können, da gibt es 1500 Einzelsitze und modernsten Fuhrpark. Dieser Zirkus kommt als Weihnachtszirkus seit vielen Jahren nach Schweinfurt und Frankfurt. Und in diesem Falle reisen die Menschen, mit denen wir uns heute unterhalten haben, mit. Das heißt, Sie können sie auch wieder in der Manege und auch hinter den Kulissen wiedersehen. Sie können in den Pausen sich anschauen, wie die Tiere gehalten werden. Alles wunderbar. Es gibt einige Ruhetage und man kann dann auch sehen, wie gesagt, dass ein Zirkus auch Zeit, ein bisschen Auszeit nimmt, und die Menschen, die im Zirkus arbeiten, arbeiten sehr, sehr schwer und sehr begeistert und sehr passioniert. Ich begegnete dem Pferdedresseur und er sagte, ich habe im Moment keine Zeit, ich muss meine Pferde betreuen. Und das war natürlich interessant zu hören, auch an den anderen Tagen, wenn Sie sie nicht in der Manege erleben, werden die Pferde betreut und wird auch mit ihnen gearbeitet, mit allen Tieren eigentlich. Und so kann man sagen, Mensch und Tier und Zirkus ziehen jetzt weiter und wir hoffen, dass Sie ihnen begegnen und dass Sie vielleicht Jarmina kennenlernen in der Manege und vielleicht auch in der Pause, je nachdem, wo sie sich gerade befindet. Ich wünsche Ihnen eine schöne, verträumte Zeit mit einem Zirkus, wenn Sie ihn dann erleben können. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich keine Gedanken machen, keine Sorgen machen, dass Sie Zirkus nicht mehr erleben können. Er ist noch alive and well und kommt zu Ihnen, auch wenn mehr und mehr von den ganz großen Zirkussen, leider wie der Zirkus Ringling, der Vergangenheit angehören. Und da gibt es natürlich das Ringling Museum in Sarasota, Florida. Vielleicht finden Sie auch mal dahin. In dem Tibbetts Learning Center gibt es einen über viele Fußballstadien großen kleinen Zirkus, denn es ist ein Modell und dem kann man nachgehen, diesem kleinen Zirkusmodell, und dann mal sehen, wie so ein Zirkus ist. Viel Spaß bei Zirkus, viel Spaß bei unserer Sendung und ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz tolle Woche. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson, und wir wünschen Ihnen ein ganz, ganz verträumtes Kinder- und Erwachsenensein. Zirkus ist für alle da. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. German One-on-One, Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype One-on-One. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication.